Ich sah so oft die Sonne untergehen. Was ich bot in der Welt, ich hab's bekommen. Doch seitdem ich dich traf, weiß ich nicht ein noch aus. Bin vom Weg, den ich kannte, abgekommen. Je länger ich lebe, desto eher stell ich in Frage, was ich will. Ich frag mich, war je so viel Gefühl ich liebe, desto tiefer wag ich mich vor ins fremde Land. Gäb auf alle Herrlichkeit für deine Hand. Auf mich allein gestellt, verliert die Welt an Wert. Das habe ich von dir gelernt. Je länger ich lebe, desto größer die Sehnsucht, die du heraufbeschwörst. Ich lieb für den Tag, an dem du den Tag, an dem du mir